in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Zicke, zicke, zicke, zicke, hey, hey, hey. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Matthias Reim! Ich hab geträumt von dir. Ich hab geträumt. Nee, Gott, aber ich sitze hier und wart nur... This is the best radio station of these 45. Could be a number one in your class. Good morning, Ibiza, hola, chica y chico. The sun is shining 40 degrees in the shadow. Today will be the hottest day in summer 1992. This weather will stay a lot of weeks. And I promise you, this will be the hottest summer with the hottest music of this century. I sit in my studio in a cool, cool room while you have to work out there in the city. I hope you have a very perfect ice machine. You haven't? Oh, no! Oh, it was a joke. Stop working! Go to the beach, you know, it's a very hot, hot day. Pump up the volume and listen to the artist sound. Listen to Radio Ibiza. Ay, qué rico! Vamos! Vamos a la playa! Summer, sun and sun. Voll cool. Party! Hey, das Gelbe vom Ei. I like the sun. Ladies and gentlemen, follow me. Show you the light. Hit News. Na, endlich mal was Neues. Hey, das müsst ihr euch unbedingt mal anhören, Leute. Sau, Horses, ist, Zorn brennt, ein frisch zapfte Mass im Radio, da macht's erst dann Spaß. Wir haben 22.13 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Wir haben wieder jede Stunde mindestens ein Gewinnspiel. Und da gibt's wieder CDs zu gewinnen. Und heute haben wir zu verlosen zwei Reisen. Eine Woche Lorette de Mar. Irgendwas fehlt noch, ha? Huh? aus der windigen Stadt Chicago, USA. Stinkfuß, Bundy. Al, du bist beliebt. Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Eine Legende, ein Feigling bist du. Richtig stellen. Ich bin kein Feigling. Oder können Feiglinge neuerdings 4 Touchdowns in einem Spiel fertig kriegen? Das war vor 100 Jahren, Al. Wir haben Ferien, Bad Bundy hat auch Ferien. Bad, wie sieht's aus? Das ist die Gelegenheit, Mädels abzuschleppen. Das Verhältnis von Mädchen und Jungs in den Ferien ist 6:1. Yay! Spezial. Don't try to apprehend. Emergency. ziemlich neue Time Motion Project. Wir haben 22 Uhr, 21 gleich. Natürlich rufe ich auch hinaus über alle Baggersees, überall die im Freien sind. Und auch an alle, die uns über Satellit neuerdings hören. Gerade deswegen, weil sie uns über Satellit auch hören, musst du dich hier zusammenreißen. Was zum Teufel willst du hier? Ich bin der Einzige, der dich stoppt. Uns pinkelt keiner ungestraft ans Bein. Und der Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemein. Skateboard, Sea Surfen. Alle wollen das eine. Radio Regenbogen, alles okay. Bei uns am Baggersee. Das Programm, das euch gefällt. Alles anschnallen. Wir heben ab ins turbo-mega-starke Wochenende. Are you ready? Yeah. mir euren Mund. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Lust und Laster. Die ultimative Sendung rund um alles, was Lust macht oder ganz schön lasterhaft ist. Von Montag bis Freitag, immer von 12 bis 15 Uhr. Nur bei Radio Regenbogen. Bewerbungen für Entschuldigungen, Pärchentest und Hörerwünsche unter 0621 33 75 354 und Faxe an die 355. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Auf geht's. Unser erstes Gewinnspiel. Die Teilnehmer bitte Aufstellung nehmen. Denn gleich gibt's tolle Preise zu gewinnen. Wahnsinn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir suchen jetzt erstmal 5 Interpreten. Und die heiße Nummer 0137 21 20 100. 0137 21 20 100. I promise you the future of house. I promise you the future of house. Ey, pass mal auf, ey. Du promisst dir gar nichts auf Haus, ja? Ey, voll Proll, ey. Jetzt mach ich die Mucki hier. Ja. Yeah. 22:37 gleich. Bald bin ich komplett hier. Hallo Kelly. Kelly, mit dir muss ich ja gleich mal was abklären. Ich bin der Star der Sendung. Ich muss mit niemandem etwas abklären. Das werden wir noch sehen nachher. Blondie Schatz. Also 0137 21 20 100. We'll be right back. 37 21 20 100. Unser Gewinnspiel. Das müsste jetzt reichen hier. Kelly! Oh, die regt mich wieder auf. Die Kelly, die ist heute ganz quengelig. Kelly, was gibt's denn? Was willst du uns erzählen? Wusstet ihr, dass wir über dem Waschbecken ein Fenster haben? Kel, es gibt kein Fenster im Badezimmer. Doch, da ist eins. Man kann direkt ins Nachbarhaus sehen. Und da ist ein Mädchen, die hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit mir. Immer wenn ich zu ihr rüberschaue, starrt sie mich an. Vielleicht ist sie eine Lesbe. Vielleicht ist sie eine Idiotin. Bestimmt, sie hat so einen blöden Gesichtsausdruck. Kelly hat ja schon mal gesagt, dass es ein Spiegel ist. Ey, das ist deine Tochter. Wie kann man so blöd sein? Ja, eben. Sie versteht ja nicht mal den Unterschied zwischen oben und unten. Trotzdem, unten ist da, wo du immer liegst. Trotzdem, ich will mal mit dir ausgehen demnächst, ha? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Oh, Al, bitte. Und mit dir fange ich an. Nein. Jetzt habe ich nämlich die Nathalie aus Rheinfelden in der Leitung. Hallo Nathalie. Hallo. Bitteschön, von dir brauche ich jetzt 5 Interpreten. Die Hansons. Genau. Robbie Williams. Ja. Michael Jackson. Super. Backstreet Boys. Ja. No Mercy. Oh, das reicht mir. Oh, super. Alle anderen legen bitte auf. Spitzenklasse. Klasse! Das war einsame Spitze. Es fetzt, wenn man Gewinner ist, und das sind wir doch alle. Seid ihr alle fröhlich? Seid ihr alle fröhlich? Wir heben ab ins Turbo Mega starke Wochenende. Radio von hier. Radio Vivi. Radio Regenbogen. Echten Bombensound hier. Die explosive Minute. Der absolute Hammer. Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Ist wieder da. Charlie. Ist wieder da. Gleich volle Stunde. Da gibt es Aktuelles, bin ich aber nachher gleich wieder da. Und da haben wir wieder unser Beginnspiel, neue Saisons. Und was haben wir da noch? Der Mann, den die meisten Amerikaner für den größten Verlierer überhaupt halten. Al Bundy. Richtig. Das wahnsinnsfette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Everybody knows it's Friday time. Da bin ich wieder, Nachtschwärmer. Hallo, hallo. Alle, die da draußen im Freien sind, zu Hause und über Satellit. Charlie 2000. Da. Charlie 2000. Charlie 2000. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Ab 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. Hello? Y'all ready for this? Hello? This is the remix. Y'all ready for this? This is the remix. Disco Dip! Genau, hier ist ein Remix von Zash. We'll be right back. Tramer Spezial. Hallo Kelly. Hallo Blondies. Irgendwie stinkt mir das langsam. Bitte Kelly. Wie geht's unserem Blondie so bei dem schönen Wetter? Wunderbar, natürlich. Ich sehe es doch jeden Tag. Hier. Wie kann man die Meinung einer Blondine ändern? Ganz einfach. Man bläst ihr ins Ohr. Ganz einfach, hä? Mal probieren. Bei Kelly. Oder hier, Blondine geht zum Optiker. Ich brauche eine neue Brille. Kurzsichtig oder weitsichtig? Meint Blondie, am liebsten durchsichtig. Unmöglich wieder. Kelly, was sagst du dazu? Derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Ja, jetzt kommt die volle Sommerladung. Die volle Packung Power. Nachtschwärmer Spezial. Ihr werdet es nicht glauben, das ist Culture Beat. Hey, ja, genau. Oh, ich habe wieder voll der Stress mit Kelly. Wie kommst du denn darauf? Kelly, weil ich dich gebeten habe, du weißt ja vorher, bei der Modenschau mitzumachen. Ich möchte eine Modenschau machen, Kelly. Ne? Komm, mach mal mit. Naja, ich weiß nicht so recht. Weißt du, eigentlich bin ich ja Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob ich so einfach vor einem Haufen fremder Männer auf- und abstolzieren kann, mit denen ich noch nie im Bett war. Außer Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Den ganzen Schuhverkäufer, bist du auch im Lottofieber oder wie sieht's aus? Also, was würdest du machen, wenn du einen Gewinn hättest? Ich schmeiße meinen Job hin, ich brenne dieses Haus ab und ich setze mich zur Ruhe auf Titten Island. Du wirst nie gewinnen. Sagt dir der Name Al Bundy was? Ja, wegen dem gerade. Okay, Stadtmeister. Vergiss es. Touchdowns in einem Spiel. Vergiss es. Mit der besten Musik. Guten Abend. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. Funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here. ist ja ganz klar, du machst beim Gewinnspiel jetzt nicht. Er ist nämlich schon scharf auf die Reise. Du machst natürlich nicht mit. Anwesend schon gar nicht. Wir werden gewinnen. Nein, er Wir auch. Gewinnen gewaltig. Wir gewinnen in der Bandi-Tradition. Wir bescheißen, wo wir nur können. Ja, eben, gerade. Gerade deswegen. Du bist versucht nur zu bescheißen. Beschiss ist es erst, wenn du dich erwischen willst. Na, ich erwisch dich. Werd dich drauf verlassen. Hypnotic Beat, Funky Diva, schon ein bisschen älter, die haben die Sängerin schon zweimal getauscht zwischenzeitlich, aber der Song ist immer noch gut, ha? Hey! Mach schon mal, da seht ihr, was ihr mitmacht bei dem Kerl da, bei dem Schuhverkäufer. Übrigens ist ein Gefallen von Bandi nicht mehr lange so billig zu haben. Ich will keinen Gefallen von dir, du kannst ruhig gehen. Ja, ja. Eine echte Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Immer die leeren Versprechungen. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Eat this. Get out. Na, schau mal, jetzt wird's vielleicht schwierig. Aber ihr müsst was tun für die Reise. Ja! Jetzt kommt ein Cut, darf ich mal vor, weiß ich wie viele Jahren gemacht. Ach, das ist uralt. Wir suchen zwei Interpreten. Ich glaube, das ist über 20 Jahre alt. Ihr müsst euch Hilfe holen, Nachtschwärmer. Da bin ich jetzt gespannt. Blow the code. Aufgepasst, jetzt ist ein Leute. Jetzt ist ein. That's nasty. 60 Sekunden. Krieg ich mal einen kurzen Soundcheck, bitte? Jabba-duba-di. Okay, seid ihr bereit? Einmal Loretz Zimmer, eine Woche. Please call me! Call me, please! Please call me now! There are two main things that make a party swing. One is if the DJ is in a good mood, and the other is if he's got a good crowd. Well, let me tell you now, this DJ is in a great mood, so the rest is up to you. Man hört, dass hier die Babys musikalisch sind und viel mehr von Musik verstehen als sonst ein Kind. Und jedes Mal, das ist die Frage, die Windeln wind, dann macht es. Geh ich am Morgen früh schon aus dem Haus, sehen. Das sind zwei uralte Songs, sie sind zusammengeschnipselt. Und zwei Sänger brauche ich. Dann ruft sie schon an. Also komm. Also komm. Komm ich nach Hause, muss ich Dinge drehen. Purzelbäume schlagen, auf dem Kopf stehen. Lieg ich am Boden, ganz und gar K.O., dann ruft die Pro. Ja, ja, ich hab ein Töchterlein, das findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr Superstar. Und jedes Mal, wenn ich dem Kind die Windeln bind, da macht es. Und wenn auch von den Babys keines mir gehört, ich lieb das Girl, das täglich sie spazieren fährt. Denn beide sind so mollig, rund und wohlgenährt und singen. Tipps, Tim und Klärchen kennen. kenne ich genau. 99 Märchen, Spiele mit Radau. Doch dass dabei auch mal die Laune bricht, begreift sie nicht. Tag für mich alleine Zeit. Zum Küssen fehlt uns meistens die Gelegenheit, weil immer dann das Baby in der Wiege schreit. Und das geht. Mach schon mal, was meint ihr? Das sind zwei Songs. Eins ist der Babysitter Twist, eins ist der Babysitter Boogie aus alten Tagen. Und wenn der Mond erwacht, nehmt sie ihr Püppchen und sagt gute Nacht. Greif ich erschöpft dann zu der Flasche Bier, sagt sie zu mir. Ich auch Bier trinke. Ja, ja, ich habe ein Töchterlein, das findet Papa wunderbar. Ich bin der Prinz im Märchenland, ihr Superstar. Elisabeth, wer ist der Beste? Go. 0137 21 20 100, bitte. To the farthest reaches of the universe. Ruf mich an! Nicht autorisierter Interface-Zugriff. Und das hat eine harte Nuss nach Schwärmer. Das gefällt mir. Eindringlich Alarm. Schalt sofort auf einen anderen Sender um! Finger weg vom Rad! Letzte Warnung! Folgen Sie diesem Regenbogen! Aktiviere Ihres Programm! Was ist hier eigentlich los? Was für ein Scheiß! Unglaublich, das schlägt ihm fast den Boden aus! Folgen Sie diesem Regenbogen! Hier ist unser Gewinnspiel! Gewinnspiel ist entwerfen! Attention! Auf in diesen Screen! We start to calm down. Attention, it's T-minus 10 seconds. Attention, we start to calm down. 10, 9, 8, 7. Jetzt grüße ich die Monika aus Ludwigshafen. Monika, hallo Nachtschwärmerin. Hallo. Was meinst du jetzt? Ralf Wendlings und? Gerd Wendland. Leider nicht. Oh nein. Schade, Monika. Hallo. Tschüss. Ignition. Rocket liftoff for a mission to Mars. Wir müssen es noch rauskriegen. 23.55 Uhr aber schon, Nachtschwärmer. Aber das schaffen wir noch, ha? Tatjana in der Nähe von Mühlager. Ich hab's nicht richtig verstanden. So, Tatjana. Ja? Ralf Bendix ist klar. Wer war der Zweite? Camilo Felken. Leider nicht. Na, das war ja wohl nicht, oder? Aus! Und jetzt der nächste Kandidat! Camilo Felken ist leider auch nicht. Let me tell you this again. Lift off for a mission to Mars. Dieter aus Bad Dürkheim. Hallo Charlie. Ralf Wendix ist wie gesagt klar. Und der Zweite war bitte? Peter Kraus. Leider nicht. Oh. Tut mir leid, Dieter. Tschüss nach Bad Dürkheim. Aber wir werden diese Reise noch loskriegen, nach Schwein. Ich höre nicht eher auf. Babysitter Twist und Babysitter Boogie. Ja! Charlie schwebt musikalisch immer noch über dem Regenbogen. Aber er hat ein Herz aus Gold. Es ist auch sein Kopf, der mir Sorgen macht. Jetzt ist nur das Problem, jetzt ist volle Stunde nach Trevor. Da müssen wir nachher weitermachen nach dem Aktuellen. Ich habe ja Earl weggeschickt während dieser Aktion da, dass er mir nicht reinfuscht. Earl, was ist? Wo kommst du her? Ich bin durch die Gegend kutschiert und habe den Sender gehört bei 1500 Watt. Boah, und das in einem Dodge drin? Das ist kaum zu glauben. Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Wir Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Von Süd nach Nord, von Ost nach West. Überall stößt man auf Charlies Nest. Er lockt euch ungeniert auf heiße Spuren und verbiegt euch garantiert eure tollen Frisuren. Ist einfach unbeschreiblich. Da bin ich wieder Nachtschwärmer. Das ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Wir suchen immer noch das Ergebnis des Gewinnspielers. Eine Woche Lorette de Mar liegt noch hier auf dem Tisch, Nachtschwärmer. Einen hatten wir ja schon, Ralf Wendix. Aber da ist noch ein zweiter mit drin. Der Nachname fängt mit einem B an. So viel kann ich ja schon mal verraten. Babysitter Twist und Babysitter Boogie. 0137 21 20 100. Jetzt habe ich dran nochmal den Dieter aus Bad Dürkheim. Ich habe ihn dran. Rausgefallen, der Dieter, er meinte Gus Bacchus, das war es leider auch nicht, Dieter. Meine Leitungen glühen, ich habe richtige Nachtschwärmer dran und Oldtimer-Spezialisten. Super! Alice ist total eifersüchtig, weil er meint, er ist der einzige Oldtimer-Spezialist. Freut mich mal, dass du links ab in Abseits stehst, ha? Ich möchte euch an einer Erkenntnis teilhaben. Was denn? Ihr seid Arsch. Das ist sauer, ja. Ah, 0:09 Ich gehe in die Leitung rein und habe jetzt den Horst aus Eberbach. Hallo. Hallo, Horst. Ja, hier ist er. So, Horst, hast du irgendwo im Hintergrund ein bisschen laut? Ich habe eine Rückkopplung drauf. Moment. Mach's bitte leiser, bitte, ja? So, verständlich, ja? Ja, wunderbar. So, Horst, das jetzt. Das ist der Will Brandes und der Ralf Bendix. Will Brandes und Ralf Bendix! Ja, das ist es! Der Horst hat! Anders, das war der. Wunderbar. Horst, eine informative Frage. Wie alt bist du? 52. Dann weißt du es wahrscheinlich. Okay. Volltreffer, das war grandios. Boah, ey, Brain, fantastisch. Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. rainbow into the colors of life. I feel blue and the energy flow through you. It turns red, I feel deep love and the smell of roses in my bed. Now it becomes green, I hear the birds singing in the forest. Do you see what I mean? Yellow. Das war echt eine harte Nuss, Babysitter Boogie. Wir haben aber noch eine Reise. Die machen wir dann kurz nach halb, würde ich sagen. Werden wir sie anbieten. Ich hab's mit Elle gerade über Kollektionen gehabt und dergleichen. Elle, was meinst du jetzt? Um dir zu helfen, habe ich eine Liste mit den 10 wichtigsten Dingen aufgestellt, die du tun musst, um etwas attraktiver zu werden. Oh nee, nee. Nummer 10. Wirf dir einen traditionellen islamischen Schleier über, der alles bedeckt außer den Augen. Nummer 9. Kauf dir einen Schwingschleifer für deine spitze Zunge. Rechtags. Nummer 8. Pudelmütze. Nummer 7. Zieh die Pudelmütze runter bis zur Kniescheibe. Nummer 6. Bezahle eine attraktive Frau dafür, dass sie sich Tag und Nacht vor dich stellt. Danke, Herr. Nummer 5. Ganzkörperlifting. Nummer 4. Zieh noch eine Plastiktüte über die Pudelmütze. Danke. Und Nummer 3. Rasier dir eine Glatze und lass dir Cindy Crawfords Gesicht auf den Hinterkopf tätowieren. Der wird immer ihre 20 Stunden täglich rückwärts gehen. Der wird immer frecher. Und jetzt, hab es. Nummer 2, nimm dir eine Kellerwohnung oder zieh am besten gleich zu dem Maulwurf. Nummer 1, versuch den Präsidenten zu überreden, dass er Halloween nach dir benennt. Jetzt reicht's hier. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Das zahle ich dir heim, Schuhverkäufer. Yo soy Superman. This is the rhythm of the night. The rhythm of the night. Night, night. Uno, dos, cuatro, cinco. Here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Bitte macht eine Party! Gebt uns Drinks! Lasst uns rein! Ah! That's power. British Airways Flight 326 to Paris, Charles de Gaulle. Gentlemen, this is your captain speaking. We're currently circling at approximately 125 beats per minute. So please remove all drinks from the dance floor and extinguish any cigarettes. Please strap in safely and hold on tight as we're expecting a rather turbulent music. Thank you. Keeping red, Zum brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. Welcome to the club. Welcome to the club.

Wir haben 0:35 und ihr grüßt alle Nachtschwimmer, sei es zu Hause unterwegs oder irgendwo am Baggersee, wo auch immer, oder über Real Audio im Internet oder über Satellit Unterkanal. Da sind wir jetzt nämlich jetzt auch. Und wo habe ich denn den Zettel? ADR Digital. Natürlich wieder nicht griffbereit oder der Schuhverkäufer hat wieder weggenommen. Jetzt kommen Faxe. Unsere Faxnummer 0621 33 75 266 für diese Sendung. Geburtstagsgruß Daniel, Markus, Tobias und Tommy aus Basel wünschen Monika 24. Geburtstag alles Gute und viel Erfolg. Und dann grüßen sie uns. Dann müssen wir natürlich was Geburtstagsmäßiges machen. Hier, da machen wir Regler hoch. Nein. Alles Gute zum Geburtstag. Jawohl. Nächster Sax. Ich möchte meinen Schatz Belinda aus Lauf grüßen. Sie ist meine neue Freundin und ganz lieb. Gruß, Fred. Dann hier, wir Ute, Stefan, Sven und Daniel aus Rottweil wünschen Klaus alles Gute zum Geburtstag. Können Sie bitte Venga Boys spielen? Up and Down, natürlich. Nächster Geburtstag, hier, zack, zack. Alles nein, das. Dreimal hoch. Nächstes Fax. Hier faxt hier der schwitzende, aber gut gelaunte Sascha aus Mainz, Ebersheim. Er wünscht sich Freestyle. Grüßt Florian Röder, Markus, Florian Eckert, Jens, Antje und alle, die noch 3 Wochen Ferien haben. Genau. Danke für das Fax, da habe ich Kelly fast hüllenlos gefaxt bekommen. Das Bild muss ich jetzt verstecken hier, wenn ich ein Nacktbild von Kelly habe. Ui, der Schuhverkäufer. Der weiß ich, was der überhaupt macht. Was hast du für Absichten mit Kelly, hm? Ich möchte mal mit dir ausgehen, ein kleines Schwätzchen machen, ein bisschen. Ha? Oder? Was meinst du? Rühr sie an und ich häng dich an deinen Dickdarm auf. Ich komm nicht ran. Sonne, Strand, Palmen. Die volle Ladung Action. Knallhart am Boden, im Wasser und in der Luft. Den Sommer so lange ihr könnt. Das war der Startschuss, ein sauberer Sprung. Ja, die Konkurrenz schaut in die Röhre. Jetzt ein kleiner Kopf dran. Starten Sie die erste CD. Good evening, ladies and gentlemen. Presenting to you the Bay Area's very own, the dynamic, the soulful DJ. So, jetzt geht's unsere zweite Reise. Loret de Mar, eine Woche. Eine Woche Loret de Mar von Rainbow Tours. Über den Gordon ging das. Und die machen ja mehrere Reisen. Ach, Paris habe ich letzte Woche verlost, da machen die auch. Zum Beispiel Loret de Mar mit Disco Queens und Disco Kings. Die sind gewählt worden in allen Diskotheken, ziemlich vielen Diskotheken in Deutschland. Da ist die Endausscheidung in Loret de Mar. Am 21.08. fahren die runter, da kostet eine Woche schlappe 399 Mark zum Beispiel. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. Jetzt gibt's eine Reise. Hey Leute, macht die Leitung frei. Und das muss sich leider wieder ein bisschen schwierig machen, Nachtschwärmer. Yeah, let's go way back and play back. Vamos, vamos. empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo. La magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo. Arriba con los brazos, vamos, vamos. Todo el mundo en este segundo. La magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo. La magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo. Todo el mundo en este segundo. Todo el mundo en este segundo. Arriba con los brazos, vamos, vamos. ¡Atención! Attenzione. So, Steffen aus Eichthal. Du brauchst jetzt noch nicht die Runde voll machen, Steffen. Hallo. Jo. Steffen. Und war, das war die Gloria Gaynor? Richtig. The Rabbits? Ja. Baccarat? Ja. Aber? Ja. Und Bachman Turner Overdrive. Oh, das ist super. Steffen, wo ist Eichthal bitte? Da in der Nähe von Bilderstadt. Wunderbar. Das ist es richtig. Er bekommt die Reise. Super! Ganz toll! Vielen Dank an alle fürs Mitmachen! Die explosive Minute. Wir haben gleich wieder volle Stunde, da gibt es Aktuelles. Bin jemand nachher gleich wieder da.

Taking on Friends mit Paffendorf Elementen, sprich Zug. Wie geht's der Party hier? Wie ich den Vereinigten Bandi ruf? Mission to Mars, Space Shuttle. Übers Monatsende ist internationales Blondinentreffen in Österreich im Millstätter See. Ha, da wird natürlich der liebe Charlie da sein, ganz klar. Vielleicht treffe ich Kelly. Dann ist Schlagermove irgendwann in Hamburg. Da muss ich natürlich auch mal hin. Das muss ich mal echt mal gesehen haben. Das muss ich. Mission to Mars. Yeah! Wollt ihr alle mehr arbeiten? Nein! Wollt ihr alle mehr Geld? Nein! Wollt ihr alle mehr Freiheiten? Nein! Was wollt ihr denn? Baby's gonna find out today. The world's got a different taste. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Na, ja? Was? Wow! Achtung! Zündung! Gewinnspiel. Okay! Der Weltraum. Unendliche Weiten. Auf unserer Reise durch ferne Galaxien stießen wir auf unbekannte Tonsignale. Wir empfangen rhythmische Signale in einer Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Does the rhythm of the night, oh yeah. Eine knallharte CD gibt's jetzt zu gewinnen, hier. 0137-21-201-100. Here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Welcome. Hallo, Seffer. Hallo, Seffer? Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Seffer? Hallo, Seffer? Hallo, Seffer? Allen Balletti. Hallo, Seffer? Hallo, Seffer? Hallo, Seffer? Allen Balletti. Hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Der Tor geht zu, runder Boot ist eingeklemmt. Hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Was machen wir jetzt? Ja, alles Balletti, kein Problem. Der Herr Stockermann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo Schäfer, hallo Ralf, rufe ich hier im Auto. Ich hoffe, dass es klappt. Du, ja, alles klar. Du bist irgendwo unterwegs in der Nähe von Tübingen. Genau. Ja, und ich brauche jetzt von dir 5 Schlager in der Brenn oder 5 in der Brenn überhaupt. Ja, einmal der Jürgen Dreh. Richtig. Roberto Blanco. Roberto Blanco. Uwe Ochsenknecht. Nein. Nicht. Claudia Jung. Auch nicht. Auch nicht. Oh, dann wird's eng. Tut mir leid. Muss passen. Tschüss. Ralf. Hallo, Seffer. Haben wir allen voll im Griff. Hallo, Seffer. Hallo, Seffer. Hallo, Seffer. Haben wir allen voll im Griff. Nein, braucht man kein Beta-Blocker nehmen. Seffer. Nein, braucht man kein Beta-Blocker nehmen. Seffer. Allen Balletti. Ich grüße die Sabine aus Frankenthal. Hallo Sabine. Ja, hallo. Kannst du die Runde voll machen? Ja, also Gottalis. Richtig. Howard Carpentier. Ja. Marianne Rosenberg. Genau. Rex Gildo. Ja. Roberto Blanco. Danke. Sabine, bleib dran. Ladies and gentlemen, Gewinner! Gewinner! Gewinner! Gewinner! Gewinner! Gewinner! Achtung, den ganzen Abend. Hochspannung, Hochspannung, den ganzen Abend. Also Freunde, das hier ist eine Feier. Bleibt nur noch übrig, allen ein schönes Wochenende zu wünschen. Das hier ist eine Feier. Komm, jetzt wird gefeiert. Y'all ready for this? This is the remix. Let me ask you one question now. What are we going to drink? Ich mache jetzt einen letzten Versuch, an Kelly ranzukommen nach Schwärmer. Sie möchte ein Lied singen. Bin gespannt, was das wird. Also Kelly, los, let's go. Oh, say can you see? Bei mir gibt's einiges zu sehen. By the dawn's early light, what so proudly we hail. Von wem ist denn dieses Lied? Sie ist immer noch besser als Roseanne. Ah, ja.